المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Angekommen bei Kapitel 11, التبرج, Schmuck und Pflege. Oder was heißt Schmuck, Dekoration und Pflege. نعم. Allah sagt in Sura 7, Vers 26 bis 27. O Kinder Adams, wir haben auf euch Kleidung hinabgesandt, die eure Blöße verbirgt und Gefieder. Aber die Kleidung der Gottesfurcht, die ist besser. Das ist eines von Allahs Zeichen, auf das sie bedenken mögen. O Kinder Adams, der Satan soll euch ja nicht der Versuchung aussetzen, wie er eure Stammeltern aus dem Paradiesgarten vertrieben hat, indem er ihnen ihre Kleidung wegnahm, um ihnen ihre Blöße zu zeigen. Und es geht weiter, aber ich habe nur den relevanten Teil genommen. Ich schreibe die Sura auf. 26 bis 27, die ich gerade vorgelesen habe. Und der Hadith von Abdullah ibn Umar ibn Mas'ud radiallahu anhu überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, er wird in Jannah niemals eintreten. Derjenige, der ein Stäubchen Kibir hat, Hochmut. Ein Mann fragte ihn, O Gesandte Allah, wenn ein Mann es mag, gute Kleider und Schuhe anzuziehen, ist das Arroganz? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah ist Jamil, also schön, und mag die Schönheit. Arroganz ist die Wahrheit ablehnen und auf die Leute herabzusehen. Hadith ist Sahih Muslim. Wir werden 11 Punkte behandeln, inshallah, Leute. Wir fangen beim ersten an. Libas. الشهرة لباس الشهرة يعني lange Klamotten zum Angeben, lange Klamotten zum Angeben. Also ich rede jetzt von den Männern, weil die Frauen tragen Kleidung unter den Knöcheln. Frauen tragen Kleidung unter den Knöcheln, Fußknöcheln, aber Männer tragen Kleidung über den Fußknöcheln. Abu Huraira überliefert, dass der Gesandte Allah s.a.w. sagte, derjenige, der seine Kleider aus Arroganz schleifen lässt, den wird Allah, Yawm al-Qiyamah, nicht anschauen. Bukhari Nummer 5788, Muslim Nummer 2087, Musnad Imam Ahmed Nummer 8778. Okay. Al-Wasila wal-Wasil. Haarverlängerung haben, also eine Haarverlängerung besitzen. Der Gesandte Allah sagte, Allah verflucht die Frauen und auch die Männer. Allah verflucht die Frauen, welche Haarverlängerungen hinzufügen und diese, die sie hinzugefügt haben. Also derjenige, der die Haarverlängerung an sich macht und derjenige, der sie an die andere Person macht. Beide verflucht die anderen. Hadith in Bukhari, Muslim und An-Nasa'i. Drittens. Ja, Verzeihung, bei 2 Haarverlängerung haben. Also Haarverlängerung haben. Und dritte Mustausil, Mustausil bedeutet Haarverlängerung bei anderen zu machen. Zweitens ist also hier bedeutet Haarverlängerung selber zu tragen. Und das dritte ist Haarverlängerung bei anderen zu machen. Okay. Und das ist der gleiche Hadith wie bei 2. Allah verflucht die Frauen, welche Haarverlängerungen hinzufügen. Und diese, die sie hinzugefügt haben. Bukhari, Muslim und An-Nasa'i. Gleicher Hadith, ja, wie bei 2. Viertens. Al-Washima wal-Washim, Tattoo besitzen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Allah verfluchte die Tätowierer und diejenigen, die tätowiert sind. Bukhari, Muslim und An-Nasa'i. Ibn Mas'ud sagte: Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah verfluchte die tätowierenden Frauen und die also die tätowierten Frauen und die tätowierenden Frauen und die Frauen, die ihre Augenbrauen ändern und die Frauen, die ihre Augenbrauen die, und die Frauen, die die An Augenbrauen anderer ändern und diejenigen, die künstlich Lücken bei ihren Zähnen machen und die Frauen, die die Schöpfung Allahs verändern. Und das gilt auch für Männer, dieser Hadith. Ja. Hadith in Bukhari und Muslim. Fünftens, also fünftens, El-Mustawshima wal-Mustawshim. Andere tätowieren. Und das sind die gleichen Hadithe, wie ich bei Nummer 4 erwähnt habe. Also genau die gleichen Hadithe, aber ich erwähne die nochmal, inshallah. Der Gesandte Allah sallallahu sagte: Allah verfluchte die Tätowierer und diejenigen, die tätowiert sind. Bukhari, Muslim und Nasa'i. Und Ibn Mas'ud sagte: Allah verfluchte die tätowierenden Frauen und die tätowierten Frauen. Und die tätowierenden Frauen. Und die Frauen, die ihre Augenbrauen ändern. Und die Frauen, die die Augenbrauen anderer ändern. Und diejenigen, die künstlich Lücken bei ihren Zähnen machen. Und die Frauen, die Schöpfung Allahs ändern. Hadith in Bukhari und Muslim. Also dieser Hadith ist über Ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Also ich habe nicht gesehen, dass Rasulullah das gesagt hat. Also bei Nummer 4 habe ich ja gesagt, Ibn Mas'ud, über den Gesandten Allahs, also nein, im Hadith steht Ibn Mas'ud und Rasulullah also wird dort nicht erwähnt. Okay. Nummer 6. El-Namisa wal-Namis. Form der Augenbrauen zu verändern. Der Gesandte Allah sagte, Allah verfluchte diejenigen, die ihre Augenbrauen verformen, oder gerne zupfen, oder die Augenbrauen anderer. Bukhari, Muslim und An-Nasai. Auch der gleiche Hadith wie bei 4. Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, Allah verfluchte die Tätowierenden. Die tätowierenden Frauen und die tätowierten Frauen und die tätowierenden Frauen und die Frauen, die ihre Augenbrauen ändern und die Frauen, die die Augenbrauen anderer ändern und so weiter und so weiter. Hadithen, Bukhari und Muslim. Nummer 7, jetzt will ich die Tafel inshallah. Siebtens, schon blau ist nicht schon. Al-Mutanammisa wal-Mutanammis. Augenbrauen anderer verändern. Die Augenbrauen anderer verändern. Gleicher Hadith wie bei 4. Ich meine, bei 6. Gesandter Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, Allah verfluchte diejenigen, die ihre Augenbrauen verformen, ja nicht zupfen oder verformen, oder die Augenbrauen anderer. Bukhari, Muslim und Nasai. Und der gleiche Hadith wie bei 4. Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, Allah verfluchte diejenigen, die ihre Augenbrauen ändern und die Frauen, die die Augenbrauen anderer ändern. Hadith Bukhari und Muslim. Achtens. استعمال أواني الذهب. استعمال أواني الذهب. Goldene Utensilien zu benutzen. Hudhaifa überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, tragt keine Seide, tragt kein Dibaj. Dibaj ist auch eine Form von Seide. Ja, das Seideverbot gilt für Männer. Trinkt von keinem Gefäß, welches aus Gold oder Silber gemacht wurde. Man darf nicht aus einem Becher trinken, was aus Gold oder Silber ist. Und esst nicht von goldenen oder silbernen Geschirr. Diese sind für die Kuffar in Dunya und für die Gläubigen in Akhira. Bukhari Nummer 5426, Muslim Nummer 2067, Musnad Imam Ahmed Nummer 22972. Neuntens. استعمال أواني الفضة Silber Utensilien zu benutzen. Also wir reden jetzt nicht von Silberschmuck oder goldener Schmuck für Frauen. Goldener Schmuck dürfen Männer nicht tragen. Aber Silber darf zum Beispiel einen silbernen Ring darf ein Mann zum Beispiel tragen. Okay? Wir reden ja nicht von Schmuck, sondern von Utensilien, wie eine so Besteck. Zum Beispiel ein silberner Teller. Ein Teller aus Silber, daraus darf man nicht essen. Aber wenn ihr zum Beispiel ein Becher runterfällt und man flickt diesen Becher mit Silber, mit etwas Silber, da machen die Gelehrten ja einen. Mit Gold darf man nicht mal flicken, ja, nicht mal reparieren. Wenn ein Becher zum Beispiel runterfällt oder hat einen Riss, einen Sprung, ja, darf man mit Gold das nicht machen. Mit Silber sagen auch manche, okay, Allah ist am besten. Auf jeden Fall, neuntens, der Gesandte Allah sagt, derjenige, der aus einem Becher Silber trinkt, sein Bauch wird es sein, welches im Feuer kochen wird. Bukhari Nummer 5634, Muslim Nummer 2065, Musnad Imam Ahmed Nummer 26.028. So, 10. Libsul Harir lil Rijal. Seide tragen für Männer. Al-Bara ibn Azib überliefert, radiallahu anhu, Rasulullah befahl uns, verbot uns sieben Dinge. Er befahl uns, die Kranken zu besuchen, Leichenbegräbnis zu befolgen, Yarhamukullah zu sagen, also wenn jemand niest und Alhamdulillah sagt, dass man Yarhamukullah sagt zu ihm, zu den Muslimen, Einladungen annehmen, Salam verbreiten, Unterdrückten helfen, und jemand bei der Erfüllung seines Schwures helfen. Er verbot uns, Goldringe zu tragen, aus Silber zu trinken, wie eine Gefäße, Mayathir, also seidene Teppich, auf dem die saßen, zu benutzen, El-Kursi, oder El-Kursi, ich weiß nicht genau, El-Kursi oder El-Kursi, also das ist eine Art seidene Kleidung zu tragen und Seide zu tragen, die Dibaj oder Istabarak. Istabarak und die Dibaj, das sind zwei Arten von Seide. Bukhari, Band 7, Seite 539. Oder Buch 7, ja, ist dasselbe. Der Gesandte Allah sagte, Gold und Seide sind erlaubt für die Frauen aus meiner Umma und verboten für die Männer. Hadith Musnad Imam Ahmad, Tirmidhi und An-Nasa'i. Elftens und letztens. Libsu Dhahab lil Rijal, also das Tragen von Gold für die Männer. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu sagte, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam nahm Gold in seine rechte und Seide in seine linke Hand und sagte, das ist verboten für die Männer aus meiner Umma. Abu Dawud Nummer 4057, An-Nasai Nummer 5144 und Ibn Majah Nummer 3595. Abu Huraira überliefert, dass der Gesandte Allah verbat, goldene Ringe zu tragen, yani für die Männer. Bukhari Nummer 5864, Muslim Nummer 2089, Musnad Imam Ahmed Nummer 9709 und An-Nasai Nummer 5273. Allah weiß es am besten, wallahu alam, wa sallallahu ala nabiyya Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. وأتوب إليك وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين.